Schnell und die Nazi ist kalt. Eine bessere Gestalt, sie kommt schnell heran. Du bist der nächste Topfer, ja, jetzt bist du dran. Es ist die Nacht der langen Messer und es gibt nun kein Zurück. Ja, mit Freunden wär's jetzt besser. Es gibt nun kein Zurück. Ja, mit Freunden, erst jetzt.